Also, das muss man der Mama Lasse grün Soße machen. Das kann sie. Kein Wunder, da sind aber auch 3 Eier neu geschnippelt. Davon hat sich aber der Willi schon mindestens 2 rausgefischt. Da, guck nur, wie der fischt. Komm, sei ruhig, Annelies, gell? Ich fische überhaupt nicht. Wenn ich ein bisschen Ei mehr auf die Schepplevel gekriegt habe, dann ist das pure Zufall. Komm, nur kein Neid, gell? Bäh. Dass ihr Kinder keine Ruhe halten könnt miteinander. Der Willi ist 17, die Annelies wird 20. Aber als noch euer ewig Streiterei bei so einer schönen grüne Soße. Die Annelies hat ja angefangen. Und die Willi hat ja gefischt. Ach. Ruhig jetzt, Himmel, noch einmal. Hier wird nichts gefischt. Gib noch einmal die grüne Soße her, Mama. So, danke. Guck nur, der Papa fischt ja auch. Ach, der Papa fischt nicht. Ich möchte nur mal wissen, was das für eine Art ist von euch, Tina, dauernd eure Eltern da rum zu kritisieren. Mir hätte sowas uns nicht gebracht bei unseren Eltern. Also, du hör mal, ein bisschen Ei, das kennst du aber auch noch drin lassen, Papa. Also, man wird sich doch in seinem eigenen Haus noch ein bisschen grüne Soße nehmen dürfen. Ja, nehme ich schon, aber nicht Fische. Du hast doch eben selber gesagt, ich tät nicht Fische. Also, dass ihr Eltern keine Ruhe halten könnt miteinander bei so einer schönen grünen Soße. Willi, noch ein Wort und der kriegst Ei gebappt. Also, Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, das hab ich gern. Der letzte Bisse steckt einem noch im Hals und da rennt die Familie Hesselbach vom Abendessen fort. Einmal ein bisschen gemütlich bei der Mutter sitzen bleiben, ja, nix da. Mamasche, gibst du mir heute ausnahmsweise mal den Hausschlüssel? Es könnte ein bisschen später werden. Was später werden? Du willst fort? Also das gibt es nicht. Du warst die Vorschwoch erst im Kino. Junge Mädchen haben nach dem Abendessen nichts mehr auf der Gasse zu suchen. Aber Mama, wir haben doch heute im Geschäft eine neue Kollektion Modellkleider reingekriegt. Und ich habe meinem Chef versprochen, ich steht ihm heute Abend beim Schaufenster dekorieren helfe. Er hat mir schon gesagt, wann ich mich anstrenge, Dad. Da brauchte ich auch bald nicht mehr hinter der Schreibmaschine zu sitzen. Da könnte ich es noch zur Direktrice im Modesalon bringen. Du, der interessiert sich für meine Modebegabung. Ach, ein Chef, wo sich ein 20-jähriges Mädchen nachts ins Geschäft bestellt, der interessiert sich für ganz andere Begabungen. Och, der alte Knopf. Ja, gerade bei dem, da kann man es nicht wissen. Also auf jeden Fall bist du um 10 daheim. Spätestens. Und der Hausschlüssel, der bleibt hier bei mir. Der Papa kriegt auch keinen Hausschlüssel mit. Und der Papa ist ein solider Mann, solider wie du. Der braucht nie einen Hausschlüssel. Der Papa ist immer vor 10 daheim, wann er überhaupt fortgeht. Aber die Jugend... Was habt ihr schon wieder mit dem Papa? Was denn, Karl? Du hast einen Hut auf und einen Mantel an. Wo willst du hin? Willst du fort? Ja, ich will noch fort. Die Anneliese will fort und du willst fort. Ja, bleibt dann keiner mehr daheim abends? Ist denn das noch ein Familienleben? Wo willst du dann hin? Also kein Kreuzverhörer, nicht wahr? Das kann ich nicht verputzen. Ich habe noch eine geschäftliche Besprechung. Ach, bei dem bisschen Gehalt auch noch abends fürs Geschäft arbeiten. Also Marieche, jetzt hört sich aber bald der Gemieshandel auf. Wenn da mein Gehalt nicht passt, da hättest du einen Maharaja heiraten müssen. Du kannst ja mal der Ali Khan fragen. Vielleicht lässt er sich wie dir von der Rita Hayworth wieder scheiden. Der Khans Ali. Nach so einer Stellung wie meiner, da geht sich heute mancher Zehe und mehr Finger danach lecken. Wie oft hat mein Chefzimmer gesagt, Herr Hesselbach, wenn ich ihn nicht hätte, der weiß, was er an mir hat. Und mein Untergebener, die wisse auch, was er an mir habe. Und mein Gesangverein, der weiß auch, was er an mir hat. Bloß meine Familie nicht. Ja, gerade weil das deine Familie weiß, will sie, dass du abends hier bei ihm bist. Ein ordentlicher Mann, der bleibt der Abend daheim und legt sich früh ins Bett. Es kann sich aber doch nicht jeder um 9 ins Bett legen wie du, Mama, und gleich schlafen wie ein Sack bis zum anderen Morgen. Ja, warum denn nicht? Wer im Bett liegt, sind ich nicht. Na, also jedenfalls du bestimmt nicht. Wenn man neben dir um 5 Minuten nach 9 Kanonen abfeuern geht, da geht's nicht auffahren. Vom Sinn hier ganz zu schweigen. Und das ist auch gut so. Wieso ist das gut? Na, weil du deinen Schlaf verdient hast. Warum dann sonst? Wer sich so abrackert wie du, der muss schlafen. Früh schlafen, fest schlafen. Sonst der Schlaf vor Mitternacht ist wichtig. Das merke ich an mir. Na, wenn ich unseren Hausschlüssel nicht auf dem Nachttisch liegen hätte, da könnte ich manchmal denken, du kämst öfters erst zum Schlaf nach Mitternacht, Karl. Stimmt. Ach, woher dann? Ich kenn doch gar nicht mehr zu Haustieren, nein. Also, wie ist dann das jetzt mit dem Hausschlüssel, Mama? Nix ist. Deswegen wird mit Fleiß kein zweiter Hausschlüssel angeschafft, dass ich die Kontrolle hab. Aber wenn's jetzt 5 Minuten später wäre, da kann ich doch gar nicht mehr den Nein. Ich kann doch meinem Chef nicht so einfach davonlaufen. Wenn's 5 Minuten später wäre, dann kannst du ja klingeln. Klingeln? Och, erstens will ich nicht stören und zweitens hörst du das ja nie und nimmer bei deinem festen Schlaf. Aber der Papa hört's, der schläft nicht so fest, gell? Du machst doch auf, Papa. Hm? Ja, ich meine, ich schlafe natürlich nicht so fest. Aber mitten in der Nacht aufzustehen, ich meine, die Annelies ist ja kein kleines Kind mehr. Gib mir doch den Schlüssel, ich werde schon achtpassen, dass es nicht zu spät kommt. Ach, das ganze Unglück das kommt nur in der Welt daher, dass die Leute abends zu lang aufbleiben. Na, also... Wann du das von dir selber verantworten kannst, Papa? Also hol dir den Hausschlüssel von meinem Nachttisch, Annelies. Da ist er doch nicht, Mama. Ich hab ihn doch schon da gesucht. Da ist er nicht? Ach, da wird er im Küchenschrank liegen, auf der Margarine. Hm. Norsten? Nein. Nicht? Guck mal am Garderobespiegel. Da ist er auch nicht. Auch nicht? Na, das ist aber komisch. Meiner Scherz, ist er auch nicht. Auf der Kommode leider auch nicht. Also im Wohnzimmer ist er auch nicht. Das kommt davor, dass du den Hausschlüssel alles mit dir rumschleppst, wie ihr Katz, ihr Junges. Hast ihn vielleicht auf dem Klo liegen lassen. Ach, fiese Madende. Na, das ist aber allerhand. Der Schlüssel muss dabei. Wo kann denn der nur sein? Ach, Karl, leg dich doch mal auf den Boden. Guck mal unter der Kommode. Was? Na ja, also guck doch mal. Ja. Aber mach dich nicht so staubig. Nicht staubig. Nur ist er nicht da. Ach. Also man müssen mal den Schrank abricken. Aber ein bisschen vorsichtig, gell? Ich hab dir doch gesagt, vorsichtig, Karl. Jetzt hast du die Schäbohl runtergeschmissen. Ja, kann ich auch nicht. Mein Schäbohl, das letzte Stück, was ich noch von meiner Aussteuer aus dem Krieg gerettet hab. Aha. Von dem, was mir dein Vater mit in die Ehe gegeben hat, bin ich jetzt alles los, außer dir. Na also, was ist jetzt? Habt ihr endlich den blöden Schlüssel? Macht ein bisschen, ich hab's eilig. Vor was hast du denn eilig? Du kannst doch gehen. Ich will halt wissen, ob die Annelies schellt oder nicht, nicht? Ja, wozu brauchst du denn das zu wissen? Du bist doch sowieso vor 10 daheim. Natürlich bin ich vor 10 daheim. Ich bin immer vor 10 daheim und 10 wird ja das Haus zugemacht, nicht? Und ich habe keinen Schlüssel, muss ich ja daheim sein. Ich sag ja auch nichts, will bloß wissen, ob die Annelies schellt, nicht wahr? Warum dann? Darum, weil ich mich einrichten muss. Dann darf ich nicht tief schlafen. Wenn ich tief schlafe, dann höre ich das Schellen nicht und dann muss das arme Kind... Ah, Herrgott, noch einmal, such doch einmal, der Dreckschlüssel muss doch irgendwo sein. Ich verstehe gar nicht, warum du dich so aufregst, Karl. Und was für eine Ausdrucksweise noch vor den Kindern. Annelies, guck mal am Schlüsselbrett. Da ist er ja auch nicht, Baba. Ach, und ich muss doch fort. Also, ich steht nur im Notfall, steht die Schelle, Baba, gell? Notfall, Notfall, was tue ich mit Notfall? Das ist mal was sehr unangenehm. Das passt mal gar nicht. Sag mal, was bist du dann so merkwürdig nervös? Weil der Schlüssel nicht da ist. Das ist keine Ordnung. Wenn so mit der Sache geschlampt wird, da behalte ich den Schlüssel künftig bei mir. Karl! Hast du den Schlüssel vielleicht in deinem Überzieher stecken von gestern? Zeig mal da Tasche her. Nix da, nix da. Weg, weg. Also, weg. Ich hab ihn nicht. Sind wir schon so weit, dass man sich in seinem eigenen Haus von seiner eigenen Familie die Tasche visitieren lassen muss. Ich hab gesagt, ich hab ihn nicht. Und wenn euch das nicht passt, da könnt ihr mich alle miteinander kreuzweis. Ja, Karl! Wenn du dich schon vor mir nicht schämst, schämst du dich doch nicht vor deiner minderjährigen Tochter mit so ordinären Aufforderungen? Ich kann ja nicht warten, bis er volljährig ist. Wenn man denkt, dass das in einer anständigen Familie gesagt wird, ein Mann in deiner Stellung. Ach, mach doch die Gänse nicht scheu. Wenn man denkt, was ich heutzutage ganz anderen Leuten an den Kopf schmeiße, zum Beispiel Außenminister von großen Staaten. Also, was ist jetzt los mit dem Schlüssel? Also, jetzt gibt's nur noch eine Möglichkeit. Der Willi hat ihn. Willi! Willi! Wo bist du dann? Ach, der Bub sitzt sicher wieder in seinem Kämmerchen und macht Aufgabe für die Maschinenbauschule. Ja, der bleibt daheim, der Willi. Willi! Ja, was ist dann? Willi, weißt du vielleicht, wo unser Hausschlüssel ist? Ja, Willi, was ist denn da los? Du hast ja deinen Sonntagsanzug angezogen. Willst du womöglich auch fortgehen? Ich? Na, das heißt, ich wollte nur noch mal auf den Sprung rüber zu meinem Klassenkamerad. Hier wird nichts gesprungen, du Läusert. Die Klassenkameraden kenne ich. Die haben blonde Bubi-Cap. Die ganze Familie will fort. Und die Mama rackert sich ab den ganzen Tag. Und zum Dank dafür wird sie abends allein gelassen. Hey Mama, wir können doch nicht vor lauter Dank den ganzen Abend um dich herumhocken, wenn du in deinem Bett schnarchst. Ich muss denen was fragen, wegen meiner Aufgabe. Wenn du mich nicht fortlässt, dann kriege ich einen Fimpe und gefährd meine Berufsaussicht. Du bleibst daheim, Basta. Hast du vielleicht einen Hausschlüssel? Was denn für ein Hausschlüssel? Ach, stell dich nicht so dabbig, Willi. Unseren Hausschlüssel. Man habe doch bloß einen. Ach, unseren Hausschlüssel? Ei, den hat doch immer die Mama. Aber die Mama hat ihn eben nicht. Komm, mach doch keine Ausrede, Willi. Gib den Schlüssel her, ich muss fort. So, die Anneliese darf fort. Und sogar mit Hausschlüssel. Und ich werd behandelt wie ein Erstklässler. Die Anneliese ist ja auch 3 Jahre älter wie du. Aber für die sind die sittlichen Gefahren größer als wie für mich. Babbel doch kein dumm Zeug von Sachen, wo du nichts davor verstehst. Hast du den Hausschlüssel oder nicht? Natürlich nicht. Ich weiß ja kaum, wie er aussieht. Also dann ist er. Weiß ich auch nicht. Dann ist der Schlüssel weg. Das ist aber sehr unangenehm. Herrgott, noch einmal, ich muss fort. Ich ja auch. Also, dann muss ich eben vor 10 da sein. Oder ich schell. So was. Muss ich auch vor 10 da sein. Das heißt, ich bin ja sowieso immer vor 10 da. Also los, kommt, Kinder. Ja, na, halt. Ihr könnt doch jetzt nicht fort. Wieso denn? Na, ihr könnt doch nicht unter den Umständen mich hier allein lassen. Aber man weiß ja doch gar nicht, wo er ist, der Hausschlüssel. Ja. Vielleicht hat er einen Einbrecher und der kommt mit dem Schlüssel dann in die Wohnung. Also auf keinen Fall geht man jetzt auch nicht hier fort. Einbrecher, lächerlich. Bei uns gibt's nichts zu brechen. Gott, ich habe ja keine ruhige Minute mehr, solange wir den Schlüssel nicht haben. Wir müssen die Wohnung verbarrikadieren. Wir müssen abwechselnd Nachtwach halten. Wir müssen die Polizei noch benachrichtigen. Wir können ja ein paar Selbstschüsse in den Korridor lesen. Ach Gott, ich habe ja so Angst. Und was das als für Kerl sind. Wo möchte ich bringen die Arme noch um, die Einbrecher? Wenn du zu babbeln anfängst, Marieche, da bringst du eher die Einbrecher damit um. Komm. Also ich muss fort, die Kegel. Die geschäftliche Herren, die kann man doch nicht warten lassen. Karl, gehst du dann in deinen Käseclub? Ach, was dann Käseclub? Ich hab doch gesagt, eine hochwichtige geschäftliche Besprechung. Nein, du hast eben Kegel gesagt. Ich? Kegel? Ich hab kein Wort von Kegel gesagt. Ja. Wie kommst du dann auf Kegel? Natürlich habe ich Kegel gesagt. Ja, ich hab mich versprochen. Man wird's doch mal versprechen dürfen, nicht? Das war nur so eine Idee, Assimilationskumulation, so eine. Weil es bei uns zugeht wie in einem Kegelclub, nicht? Alles botzelt durcheinander, ja? Also, dann, gute Nacht. Karl! Wenn du jetzt fortgehst, wo der Hausschlüssel gestohlen ist und die Einbrecher kommen, also dann, ich krieg mal einen Herzanfall. Mama, so um Himmels Willen reiß dich nicht auf. Komm, ich bring dich aufs Sofa. Oh Gott, alles hier mit dem dummen Hausschlüssel. Wenn die Frau was erreichen will, da kriegt sie immer pinklich einen Herzanfall. Geht das schon wieder ein bisschen besser, Mama? Ja? Och, ich kann sie doch gar nicht mit ansehen, wenn du so aushalten musst. Ich ärgere mich ja direkt, dass ich fort soll. Och, ich glaube, ich bleib da. Ja, das ist gut, das ist da. Bleib du da und kümmerst dich um die Mama, dann ist alles in Ordnung, bringst ins Bett, der so ordentlich schläft und dann kann ich ja beruhigt also auf... Karl! Solange der Schlüssel nicht da ist. Da ist er ja, der Schlüssel. Hier. Wo? Hier auf der Kleiderablach. Unterm Papa seinen Hut hat er gelegt. Ist doch alles in Ordnung. Merkwürdig. Unterm Papa seinen Hut? Freilich. Aber da habe ich doch zweimal nachgeguckt und der Schlüssel war nicht drunter. Sehr merkwürdig. Ich habe auch zweimal unter dem Hut nachgeguckt und da hat er noch nicht da gelegen. Zeig mir doch mal den Schlüssel her. Und ein Papa sah am Hut? Freilich. Ja, wieso denn? Ja, also dann ist ja alles in Ordnung. Dann wollen wir uns jetzt nicht mehr aufhalten. Gebt der Anlese den Schlüssel und dann gehen wir endlich fort. Ah! Was ist denn jetzt schon wieder los? Sind die Einbrecher schon da? Das ist ja gar nicht unser Hausschlüssel. Wieso? Das ist ja ein ganz anderer Hausschlüssel. Unsere hat Ringelchen drumherum. Unseren kenne ich ganz genau. Das ist einer, der hat kein Ringelchen drumherum. Ach, was? Das ist doch unrichtig. Zeig doch einmal her, das ist doch unser Hausschlüssel. Ich weiß doch genau, wie der gezackt ist. Da die 2 kleine Zacke auf der Seite und der tiefe Einschnitt in der Mitte. Das ist unverkennbar, der Hausschlüssel. Ja, natürlich ist das ein Hausschlüssel, aber nicht unser Hausschlüssel. Unser Hausschlüssel hat ein Ringelchen um den Griff drumherum. Der hat kein Ringelchen. Was willst du dann als mit einem Ringelchen? Aber das ist doch komisch, Papa, das musst du doch zugeben. Wie kommt dann jetzt der Schlüssel daher? Na, natürlich ist es komisch. Irgendjemand wird ihn verwechselt haben mit wem aus dem Haus, was weiß ich. Herrgott, ich muss so weit. Ach Gott, das ist ja direkt unheimlich, Karl. Erst war nichts unter deinem Hut, dann war ein fremder Hausschlüssel unter dem Hut. Ja, sag mal, wie kommt der fremde Hausschlüssel unter deinem Hut, Karl? Na, woher soll ich dann das wissen? Ich habe ja nicht das Geringste zu tun mit dem Schlüssel. Die Sache ist mir selber höchst verdächtig, aber ich muss fort. Willi, wo hat denn der Schlüssel gelegen? Hier, Mama, gib mal den Schlüssel her. Also, guck mal, so hat er da gelegen. Und jetzt glaub ich, der Schlüssel muss sich innen im Hut irgendwie festgehakt haben, gell? Deswegen habt ihr den auch nicht gefunden vorhin. Und ich glaub, bei dir hat sich im Herrn was festgehakt. So hat der Schlüssel da gelegen, Willi. Ja, Mutti, wollen wir vielleicht mal nach Fingerabdruck gucken? Du wirst gleich einmal meinen Fingerabdruck finden. Aber auf deine Backe, du Läusbuch. Was ist denn da eine Kisch los? Da läuft ja etwas immer. Ach du lieber Gott, der Wasserhahn, den habe ich ja offen gelassen. Da, jetzt lass es der Wasserhahn aufstehen. Erst ein Herzanfall und dann Überschwemmung. Ich komme nicht fort, es ist zum Watzeln. So, Gott, ist nicht so viel übergelaufen. da sind wir wieder. So, seid ihr. Also, noch einmal jetzt. Da liegt der Hut. Wie soll der Schlüssel jetzt da drunter gelesen haben, Willi? So, so wie er jetzt liegt. Also, dass ich den nicht gesehen habe, das verstehe ich nicht. Und den Schlüssel, den habe ich auch nicht gesehen. Das ist doch ein vollkommen fremder... Das ist ja gar kein fremder Schlüssel. Das ist ja unser Hausschlüssel. Da, mit dem Ringelchen drumherum. Karl, bei uns spuckt's. Ei, Mama, da ist doch alles in Ordnung. Du hast das Ringelchen vorhin bloß nicht gesehen. Ja, das wird sein, Mama. Ach, ich bin ja so froh. Also jetzt gib mir den Schlüssel, Mama, ja? Komm, komm, also ich gehe, es ist alles sonnenklar. Ja, mir ist auch alles klar. Halt ihr mich vielleicht für verrückt? Meint ihr, ich kann keine zwei verschiedene Schlüssel nicht unterscheiden? Ich hab vorhin kein Ringelchen gesehen an dem Schlüssel, weil keins dran war. Deswegen. Und jetzt ist eins dran. Ringelchen. Das sind zwei verschiedene Schlüssel. Erst war gar kein Schlüssel da und dann hat einer einen Schlüssel ohne Ringelchen hingezaubert. Und dann, wie wir eben in die Küche gelaufen sind, die Anneliese und ich, da hat er den Schlüssel ohne Ringelchen verschwinden lassen und hat einen Schlüssel mit dem Ringelchen hingezaubert. Mein Hausschlüssel. Also sowas. Willi. Du infamer Limmel, erlaubst dir deine ganze Familie zwei Stunden lang an der Nase herumzuführen mit das Spielerkunststückchen. Du hast nicht nur der Mutter ihren Hausschlüssel, das heißt also mein Hausschlüssel, unseren Hausschlüssel hast du entwendet, sondern du hast dir auch noch einen zweiten Hausschlüssel machen lassen. Aber no, ich muss schon sagen, ein sauber Früchtchen. Papa, guck mal, ich hab doch gar nichts. Du hast gar nichts, da hast du was. Au! Kerl! Zurück von dem Kind. Ach, mein Arm, Willi, ich hab ja schon viel mit dir das gemacht, Kerl. Aber dass du dein unschuldig Kind auf der Backe haust, um den Verdacht von dir abzulenken. Jawohl! Was? Du hast meinen Hausschlüssel verschwinden lassen, ich? Um dir einen zweiten Hausschlüssel machen zu lassen. Also, ja, und du hast ihn dann unter deinen Hut geschmuggelt. Was? Und als Versehen hast du halt den verkehrten Hausschlüssel drunter geschmuggelt. Und dann hast du nachher den verkehrten weggegangen und hast ihn wieder umgetauscht. Ich? Also sowas! Das verbitte ich mir. Das ist eine Unverschämtheit, ist es mir so etwas zuzutrauen. Meine eigene Frau und vor meine eigenen Kinder, als ob ich's nicht hätte mir heimlich Schlüssel machen zu lassen. No, warte nur. Ich werde. Du wirst mir jetzt erst einmal sagen, was du als in deiner Manteltasche da so krampfhaft feststellst. Nix, so? Gell? Deswegen bist du dagegen, dass dir die Tasche visitiert werden, weißt du? Weg! Und weg. Was ist denn das, was ich hier aus deiner Tasche rausgeholt hab? Der Hausschlüssel! Ja, der ohne Ringelchen drum! Den, wo du daheim nicht hast, machen lassen! Also Marieche, jetzt hör ich mal, die Sache ist doch gar ja, nicht... Ja, wie die Sache ist, das weiß ich ganz genau. Also, so tief ist die Familie Hesselbacher runtergekommen, dass der Papa sich heimlich Hausschlüssel machen lässt und dass er nichts davon wissen will und dass ein Bube hascht und ein unschuldiges Kind die Schuld in die Schuhe schieben will. So ist die Sache. Pfui Teufel, Herr Hasselbach. Pfui Teufel! Also Marieche, jetzt hörst doch mal zu, die Sache ist doch ganz anders da. Rühr mich nicht an! Ganze Unglück in der Welt kommt da davon, dass die Leute nicht um 9 Uhr abends ins Bett gehen. Ach, halt mal her, Trommel, uff. Von heute ab gebe ich überhaupt keinen Hausschlüssel mehr raus. Und die zwei Schlüssel, die bleiben bei mir, der neue und der alte. Und heute Nacht, da kannst du im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen, Karl. Oder auf dem Fußboden oder auf der Nähmaschine. Bei mir im Schlafzimmer jedenfalls nicht. Ich will nichts mehr sehen oder ich will nichts mehr hören. Pfui! Also, sowas. Ach, du immer mit deinem Also, sowas. Willi, komm mal her. Ja, also Papa. Au! Aua! Also so, also Papa, also das ist aber ungerecht. Der Willi ist schon 17 Jahre alt und da tust du ihn noch hauen. Und dabei hat er gar nichts gemacht. Willi, du sagst jetzt deiner Schwester, ob du eben die zwei Ohrfeige verdient hast oder nicht. Die, na ja, die habe ich verdient, das gebe ich zu. Also sowas. Ja, wieso dann? Ach, als mit deinem also sowas. Weil ich den Schlüssel ohne Ringelchen hab machen lassen, den wo die Mama zuerst unter den Hut gefunden hat. Ich wollte ja ihren Schlüssel unter den Hut legen, aber ich hab mich leider vergriffen. Und nachher, wie sie es gemerkt hat, da hab ich den verkehrten Schlüssel gegen den richtigen vertauscht. Das war natürlich blöd von mir, aber ich hab gedacht, irgendwie könnten wir es dann schon drehen, gell? Also sowas. Und du schämst dich nicht. Du Läuser, du schämst dich nicht nur deine Eltern zu betrügen, mit dem Nachschlüssel machen lassen. Nein, du bringst auch deinen Vater bei deiner armen Mutter in einen furchtbaren falschen Verdacht. Hey, Papa. Du, der leibliche Sohn von seinem leiblichen Vater. Ein Hesselbach. Papa, das tut mir aber wirklich leid, dass das so gekommen ist. Ich hab mir den Schlüssel ja auch nur machen lassen, damit sich die Mama nicht so aufregt, wenn man mal ein bisschen später heimkommt. Aber dass die Mama jetzt von dir denkt, du wärst schuld an der Schlüsselgeschichte. Also, das habe ich wirklich nicht gewollt, Papa. Ich gehe sofort hinüber und sage alles, wie es wirklich war. Und ich gebe auch meinen nachgemachten Schlüssel ab, wenn du das willst, Papa. Also so, also ich werde ja aus der ganzen Geschichte gar nicht mehr gescheit. Du willst der Mama den nachgemachten Schlüssel bringen und du warst schuld an der Geschichte? Aber die Mama hat doch eben die zwei Schlüssel mitgenommen, der echte und der verkehrte. Und der verkehrte hat sie doch aus dem Papa seine Tasche rausgeholt. Die Sache ist eben so, nicht wahr? Ich hatte in meiner Tasche auch noch so eine Reserveschlüssel. Herrgott, hast du lang Leitung, Kellerwasserleitung. Der Papa hat eben auch einen nachgemachten Schlüssel in seinem Mantel gehabt. Und leider hat den die Mama herausgeholt. Ja. Weil der zufällig auch kein Ringelchen hat, da hat sie gemeint, das wäre der, wo ich zuerst unter den Hut gelegt hat. Aber den hab ich hier. Was? Ja. Der Papa hat auch einen zweiten Hausschlüssel? Ah. Gehabt. Mein Hausschlüssel hat ja die Mama mit hineingenommen. Alles wegen dem Willi seine Dummheit. Also, ich gehe jetzt hinein zur Mama und sag, wie es war, Papa. Ja, also das musst du machen. Moment. Also man wolle die Sache jetzt erst mal in Ruhe überlegen, nicht wahr? Die Sache ist gar nicht so einfach, was man da machen soll. Du legst ja eine aufrichtige Zerknirschung an den Tag, nicht wahr? Dann könnte ich ja noch mal, ausnahmsweise, könnte ich noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. Schade, was mich zwar bei der Mama in eine unmögliche Lage gebracht. Schwer versuche, dass ich das Mäuer selber irgendwie... Da regt sich sonst noch mehr auf. Das wisst ihr ja, wie leicht sich die Mama aufregt. Heilig, Papa. Deswegen müssen wir Rücksicht auf sie nehmen, auch wegen der Herzanfall. Nur deswegen habe ich mir den zweiten Hausschlüssel angeschafft. Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Nur aus Rücksicht, damit sie nicht, wenn wir doch einmal aus ihrer geschäftlichen Besprechung etwas später als 10 heimkämen, nicht, dass sie sich da nicht aufregt. Nicht? Das seht ihr doch ein, nicht? Natürlich. Ja, und weil ich eben das so habe machen lassen mit dem zweiten Hausschlüssel und... Weil sie sich über den zweiten Hausschlüssel auch wieder aufgeregt hätte, deswegen habe ich eben nichts davon gesagt. Das müsst ihr doch alles verstehen, nicht, Kinder? Ja, wenn das so ist, Papa, ja, dann verstehe Papa, ich das. Ich habe mir doch auch nur aus Rücksicht auf die Mama den Hausschlüssel machen lassen. Du bist ruhig. Lois hat schon wieder frech werden. Gib deinen Schlüssel her. Los, Papa. Hier den Schlüssel. Ja, so. Hier ist er ja. Das wäre jetzt der dritte Hausschlüssel. Den stecke ich ein. Und deine arme Mutter wisst, was ihr unschuldig Kind für ein Läusert ist. Ich weiß noch nicht, ob ich sie übers Herz bringe, ihr die Illusion zu rauben. Aber wenn die Sache mit dem dritten Hausschlüssel hier unter uns bleibt, nicht, dann brauchst du der Mama nichts zu beichten. Dann werde ich die Sache schon in Ordnung bringen. Mama hat mir was von einem Hut erzählt. Auf deren Basis wird sich die Sache vielleicht beilegen lassen. Also im Interesse von der Mama ihrer Gesundheit, nicht wahr? Kein Wort mehr über die Schlüsselgeschichte. So, Kinder, und jetzt geht ihr ins Bett und ich muss endlich fort. Gute Nacht. Nacht, Papa! Also, sowas. Ach, der Papa. Wer hätte dann das gedacht? Hä? Also, dass mir sowas auch passieren konnte. Jedenfalls, heute brauchen wir uns nicht zu eilen. Vor zwei kommt der Papa nicht. Die haben heute Preiskäschel, glaube ich. Was? Du meinst, der Papa geht Käschel und verschweigt es der Mama? Nur im Interesse von ihrer Gesundheit natürlich. Dass sie sich nicht aufregt. Genau wie du die Geschichte mit deinem Hans und ich. Na ja, rette mir nicht davon. Kämpfst du mit? Ach Gott, mein armer Hans, der war sich schon sicher halb tot. Ach, aber es hat ja gar keinen Sinn mehr, dass ich überhaupt fortgehe. Ich habe ja keinen Hausschlüssel. Und du bist schuld dran. Du, hörst du mal, wenn du das Maul hältst, da hast du den Hausschlüssel. Aber psch. Was? Du hast noch einen Hausschlüssel? Was heißt ein? Deswegen habe ich doch der Mama ihren Schlüssel überhaupt nur gebraucht. Damit endlich mal der Hausschlüsselkrampf in der Familie Hesselbach auffährt, habe ich gleich 6 Stück machen lassen. Also sowas!